Best Friends Forever. Den meisten Tieren brachte die landwirtschaftliche Revolution viel Leid. Doch es gab auch welche, für die das Leben angenehmer wurde. Schafe, die wegen ihrer Milch oder ihres Fleisches gehalten wurden, waren arm dran. Aber Schafe, die einfach nur Wolle liefern sollten, konnten meist völlig entspannt über Wiesen und Hügel laufen, ohne Angst vor Wölfen haben zu müssen. Denn der Schäfer beschützte sie ja. Einmal pro Jahr wurden sie geschoren. Das war's. Den Rest der Zeit hatten sie frei. Diesen Schafen kam die landwirtschaftliche Revolution wahrscheinlich wie ein einziges großes Wunder vor. Die meisten Pferde mussten ihr Leben lang schuften, und wenn sie nicht mehr konnten, wurden sie geschlachtet und gegessen. Doch es gab auch Pferde, die ein fast kaiserliches Leben führten, besonders wenn sie einem Kaiser gehörten. Der römische Kaiser Caligula zum Beispiel soll sein Pferd Incitatus sehr geliebt haben. Incitatus lebte in einem eigens für ihn errichteten Palast und hatte Diener, die ihm das Frühstück, das Mittag und das Abendfutter brachten. Er fraß aus einer Elfenbeinkrippe, trug ein edelsteinbesetztes Halfter und maßgeschneiderte Umhänge. Es gab Gerüchte, dass Caligula sein Pferd sogar zum Konsul ernennen wollte. Das war das höchste Amt in der römischen Regierung. Doch bevor es dazu kam, wurde Caligula ermordet. Und dann sind da natürlich noch die Hunde und Katzen. Katzen haben sich uns Menschen wahrscheinlich aus eigenem Antrieb angeschlossen. Die Kornspeicher unserer Vorfahren zogen nämlich scharenweise Mäuse, Ratten und Spatzen an. Für Katzen das reinste Paradies. Sie futterten die lästigen Nager und Vögel weg und machten sich dadurch bei den Menschen beliebt. Deshalb durften sie bleiben. Hunde gesellten sich sogar schon früher zu den Menschen. In der Zeit, als diese noch Jäger und Sammler waren und überhaupt nicht daran dachten, Tieren und Pflanzen ihren Willen aufzuzwingen. Genau genommen waren Hunde damals, viele tausend Jahre vor der landwirtschaftlichen Revolution, noch gar keine Hunde, sondern Wölfe. Ein Rudel dieser Wölfe hat wahrscheinlich irgendwann mal beobachtet, wie eine Gruppe Menschen ein großes Tier erlegte. Zum Beispiel ein Mammut. Fortan ließen die Wölfe die Menschen nicht mehr aus den Augen. Sie hatten nämlich spitz bekommen, dass die Jäger, nachdem sie ein Mammut getötet hatten, nicht das ganze Fleisch wegschleppen konnten. Einen Teil mussten sie zurücklassen. Die Wölfe warteten geduldig im Hintergrund und kaum waren die Menschen weg, stürzten sie sich auf das Festessen. Ein paar sehr mutige Wölfe folgten den Menschen irgendwann sogar bis zu ihrem Lager. Vom Waldrand aus beobachteten sie, wie die Menschen um ihr Feuer hockten, aßen, Witze rissen und sich Geistergeschichten erzählten. Als die Menschen das Feuer nach einiger Zeit löschten, das Lager abbauten und weiterzogen, kamen die Wölfe aus der Deckung und beschnüffelten die Überreste. Bevor sie sich all das trauten, hatten sie das Verhalten der Menschen jedoch genau studiert. Sie konnten erkennen, wann ein Mensch hungrig oder gereizt war und hielten Abstand. Und sie wussten, wie ein entspannter Mensch aussah. Dann näherten sie sich. Manche Wölfe wurden zu richtigen Menschenverstehern. Diese Wölfe staubten in den Lagern mehr Fressen ab als die anderen. Mit der Zeit ähnelten sie immer mehr unseren heutigen Hunden, obwohl sie noch keine Hunde waren. Sie waren irgendetwas zwischen Wolf und Hund.